Und kaum drückt man auf Aufnahme, hört man das Klopfen. Ja, solange die Kreissäge nicht wieder losgeht oder die Steinsäge. Ich glaub, die geht auf jeden Fall los, aber wir können es nicht ändern. Wir haben, wir haben keinen anderen Zeitpunkt, als jetzt aufzunehmen. Deswegen muss man es leider hinnehmen. Sorry an der Stelle. Sorry an der Stelle. Ich versuche es raus zu wursteln. Oh, das ist ein Staubsauger. Nee, oder eine Bohrmaschine. Oder beides. Oder die tun einfach bohren und staubsaugen gleichzeitig, so wie normale Menschen das machen. Ja, stimmt. Ja. Oh, da fällt mir das ein, was ich dir gestern geschickt habe. Das Video, wo der mit dieser Vibrationspistole da, der Massagepistole auf seinem... Das war nicht mal die Fußmatte vom Auto, das war einfach direkt das Textil, was unter der Fußmatte ist. Das ist ja nicht einfach blank, irgendwie Stahl, sondern... Und dann vibriert er da drauf und dann sieht es so aus, wie wenn der Staub so rumschwirren würde und den saugt er dann so ganz geschmeidig mit dem Staubsauger weg. Das ist die Vibration, die klopft halt den Sand, Dreck, Staub, alles hoch und dann kannst du halt eins auch wegsaugen. Das habe ich im Subreddit Oddly Satisfying gefunden auf Reddit, falls das irgendjemand kennt oder das irgendjemand was sagt. Das sind lauter Videos, die befriedigend sind anzusehen und das war eins davon. Und weil du so ein Ding hast, habe ich gedacht, schicke ich dir das. Ja, das war super, aber ich habe es schon gekannt. Also den Trick, nicht das Video, aber den Trick. Ah, okay. Aber mein Auto ist noch nicht dreckig genug. Vielleicht suchen wir uns da mal ein Auto raus. Das aber vielleicht denkst du das. Vielleicht denke ich das, vielleicht ist deins genauso dreckig. Okay, ich schreibe es mir auf, ich werde es tun. Und ein Video machen. Ja. Stark. So, ich mache es bei der Technikaufreger rein. Hast du Lukas eigentlich das... den Wasserhahn gegeben. Mm-mm. Okay, das dauert, das dauert bis das bisschen kommt. Mehr. Okay, jetzt pass auf, hier. Aber ich habe was anderes zum Thema Lukas. Okay. Und zwar wollte ich noch ein Lukas-Follow-up und zwar gab es ein Problem, hat er Lügen verzählt, hat er. Oh ja. Ja. Das haben wir an dem Abend noch geproved, gell? Ja, und ich habe es nochmal geproved und zwar hat der Lukas ja in der großen Jubiläumsfolge behauptet, dass We Are The Champions von Queen auf No Times For Losers endet. Ja. Ja. Kein Fakt an der Stelle, weil es gibt zwei Versionen, einmal die Live-Version und einmal die normale Version. Und die Live-Version endet auf Off The World und die normale Version auf Because We Are The Champions, genau. Hey, ich habe mich auch gewundert. Ja, weil es macht gar keinen Sinn, dass auf No Times For Losers endet. Ja, es wäre schon witzig gewesen, wenn man das sich gar nicht vorstellen kann und dann wäre es trotzdem oder doch so gewesen, weil wo nimmt man schon das Ende so prägnant wahr wie bei irgendwelchen uralten Liedern, die man schon tausendmal gehört hat. Ich hätte es mir schon vorstellen können, dass es so enden könnte, aber ja, war schon schwierig. Deswegen an der Stelle muss man das leider ein bisschen revidieren, aber die anderen Sachen habe ich jetzt aber auch nicht gefaked-checkt, ob das alles stimmt. Ja, ich auch nicht. Was war es noch? Ach doch, den Emoji habe ich gesucht. Ja, ich hab ihn auch gegoogelt, aber es gibt einfach nicht den ich mir in meinem Kopf gemalt habe. Der Bankräuber. Den Bankräuber-Emoji. Der auf dem Sack so ein Dollarzeichen hat. Ja, und so Dollars verliert, während er rennt. Ja. Ja. Aber das wäre auch schwierig, weil Emojis sind ja gar nicht groß, damit man da alles erkennt. Wobei, jetzt gibt es ja auch so einen Troll. Ja. Ich würde sagen, wir kommen später zum Emoji-Update. Denk auch. Wie heißt die Kategorie? Doch, nur Emoji. Emoji, ja. Alles klar, dann starten wir den Bums. Starten wir mal in die Folge rein. Alles klar. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cast in San Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Danke, schön hier zu sein. Dies ist die Folge 71 oder wie wir es ja auch rechnen könnten, die letzte Lukas-Folge plus 1. Okay. Also man könnte einfach da eine neue Zeitrechnung starten, bis wir mal wieder eine Lukas-Folge machen. Ja. Ich habe gedacht, ich müsste mein Handy leise machen, aber es war leise, aber es hat vibriert, es hat mich richtig verwirrt. Wenn man Kopfhörer auf hat, denkt man automatisch, man hört nicht, was... Das hört man aber, den Staubsauger. Ich glaube, man hört es nicht. Das ist nämlich immer dann ganz komisch, wenn man die Folge anhört und wir irgendwas hören, was man nicht hört und dann uns drüber aufregen. Aber schwitzig. Ja, bist du fit? Weil wenn ich so dein Schienbein ansehe, sieht es nicht so aus, wie wenn du fit wärst. Ja, ich habe gestern im Training mal versucht, einen Ball abzugrätschen und das war halt nicht so clever, weil wenn ein Kunststraßen trocken ist, dann ist er richtig stumpf und hobelig. Und dann hat es dein Schienbein weggehobelt. Dann hat es mein Schienbein weggehobelt und es hat sich nicht mal gelohnt, weißt du? Ich wurde steil geschickt und musste den Ball hinterherrennen und habe kurz vor der Auslinie habe ich ihn reingeholt, also nach drin im Spiel behalten, konnten aber von der Geschwindigkeit nicht arg viel runterdrosseln. Dann ist er in die Grundlinie ins Ausgegangen. Das war dann halt bitter. Eieiei. Überlegt man sich das nächste Mal zweimal, ob man sich das so... Ja, oder einfach Stutzen anziehen beim nächsten Mal. Stimmt, das hat man eigentlich auch an. Ja, aber war halt Training. Wieso macht man es beim Training nicht? Macht man schon, aber... Du warst schon fauler. Gestern war... Ja, ich habe so große Tennissocken angezogen, die gehen auch. Du brauchst halt dicke Socken in Fußballschuhen, dass die satt sitzen. Ja. Ja. Hast du beim Skaten oder beim... Du skatest ab und zu, gell? Nett. Ich kann... Maren skatet ab und zu, da kriegst du eine Nachricht auf die Uhr. Wir tun ab und zu Inliner fahren. Ja, und da ziehst du schon an oder bist du da zu cool für? Nee, viel zu cool für. Ha. Helm viel auch nicht. Zu cool. Ganz ohne. Ja. Nur die Rollen unter den Nur Füßen. Die Rollen und gib ihm. Okay. Ich bin ja nicht in dem Alter, wo man reif genug ist, um Schoner anzuziehen. Ich besitze ja nicht mal Schoner. Ich hatte überhaupt mit Inlinern das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich richtig bremsen soll. Und da waren quasi mindestens, also bei mir war immer mindestens Knie Schoner, weil da konnte man sich dann gut hinfallen lassen. Und dann haben die das immer gebremst. Ich kann immer noch nicht gut bremsen, ich lass halt fatzen. Holst dir halt noch ein paar Schürfungen und offene Wunden. Dann. In den letzten, seitdem ich wieder Inliner fahre, bin ich noch nicht hingefallen. Also irgendwas mache ich. Aber es sieht richtig schlecht aus, wie ich Inliner fahre, aber ich bin sicher. Okay. Ja. Aber ich habe auch fast keine Bremse mehr, bis mir dann Maren eine neue Bremse drauf gemacht hat. Ich habe die bis auf die Schraube runtergeratscht. Also habe sie gerade noch so aufbekommen mit meinen Mechaniker-Skills. Ja, Inliner ist schon ein bisschen heikel, weil da, je kleiner die Rädchen sind, also ich habe auch noch so einen uralt City-Roller, nicht so wie die modernen, wo so große Räder haben, wo man fast über einen Bordstein drüber, also Bordsteinkante hochfahren kann. Ich muss immer so... Entweder runter zu's kann ich eigentlich, müsste ich eigentlich fast springen und hoch zu's eigentlich genauso oder halt kurz so mit dem Fuß hoch so einen eleganten Zwischenschritt machen und dann den Roller wieder auf dem Bordstein absetzen. Aber da ist auch jedes kleine Schlagloch oder jeder Pflasterstein eigentlich schon eine Gefahr, deswegen. Ja, aber da trage ich auch keinen Helm. Ja, mein Roller, mein Scooter hat auch keine großen Reifen, keine großen Räder. Weil du runtergefahren hast? Nee, ich auch ein Stunt-Scooter. Kannst du da die Tricks? Ja, ich kann noch einen Barspin. Also einmal der Lenker drehen, während man springt. Oh, das ist stark. Und ich kann Bordsteine hoch und runter springen. Das ist auch gut, ja. Springen konnte ich gerade so mit dem Roller, aber nicht hoch. Aber mit so einem Stunt-Scooter ist es einfacher, weil der Lenker breiter ist, da hast du mehr Kraft oder mehr Sicherheit, mehr Stabilität. Meines glaube, wie heißt das, wenn der eigentlich gar nichts kann, wenn er kleine Rollen hat und einen schmalen Lenker, was ist das dann? Ein richtiger Kribbelroller. Kribbelscooter. Ja. Okay. Ja, aber Inliner bockt sich. Was ich mich schon immer gefragt habe, wie es ist, Rollschuhe zu fahren, weil da bremst du ja vorne. Das ist, glaube ich, ganz schlimm oder ganz schwierig. Hattest du Rollschuhe? Ganz, ganz früher welche, wo komplett aus Kunststoff waren. So für die Rollen so schlecht, dass man fast schon wieder laufen muss. Aber damit das Kind zufrieden ist, hat man die mal auf dem Flohmarkt irgendwo für 5 D-Mark mitgenommen oder so. Solche hatte ich. Also ich glaube, die sind sogar dann in der Mitte zerbrochen, weil ich sie anhatte, wo ich eigentlich schon minimal zu groß und somit auch zu schwer war für die Dinger, sind sie einfach, glaube ich, in der Mitte durchgebrochen. Und weil sie halt aus Kunststoff waren. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich das könnte mit vorne bremsen über die Zehe, weil dann kippst du ja noch leichter über. Ja, oder du hast dann die Schienbeinschoner, dass wenn du zu viel gebremst hast, dass du dich dann wieder auf deinen Knien abfangen kannst. Ja, aber dann... Sieht so Michael Jackson-mäßig aus, wenn man vorne... Bisschen, ja. Bisschen, aber ja, halt vielleicht ist es auch gar nicht so, dass man dann nach vorne fliegt, keine Ahnung. Ne. Ich hatte auch immer dieses Gefühl, hinten zu bremsen, weil da muss man auch eigentlich sein Bein so komisch durchstrecken und das kann man, macht man auch nicht mit beiden Seiten gleichzeitig, macht man nur mit einer Seite, oder? Ja, man hat ja nur eine Bremse in einem Schuh. Stimmt, ja, so ist nur das. Am rechten. Nur am rechten. Und wenn man links bremst, eigentlich könnte man gar nicht bremsen. Da muss man halt den rechten Schuh links anziehen. Ich glaube nicht, das ist eine gute Idee. Ja, vielleicht. Ich glaube, die kann man ummontieren, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht kann man die ja ummontieren. Dann hätten die Leute sich was dabei gedacht, die es erfunden hätten. Ich glaube schon, dass es eher so ist. Ja, aber bei mir gibt es so eine Führung, wo man die reinschiebt, die Bremse, und dann schraubt man sie fest. Ich weiß nicht, ob man die Führung ummontieren kann. Kannst du mal rausfinden, aber eigentlich auch dumm, das rauszufinden. Ja. Ich glaube, die Leute müssen das einfach lernen. Ja, mit rechts zu bremsen. Ich glaube, das ist auch gar kein Thema, wenn das einfach so ist, wie es ist. Ja, glaube ich auch. Wenn es gar keine anderen gibt, dann gibt es nicht so, ja, ich mache das lieber mit der Seite, nicht lieber mit der Seite, sondern es gibt, die Bremse ist rechts, okay, eigentlich ist Gas rechts und die Bremse links, aber bei den Inlineskates ist halt die Bremse rechts und dann bremst man halt und fertig, gut aus, muss man nicht rummachen. Ja. Ist eigentlich bei englischen Autos die Kupplung rechts? Nee. Ich glaube, deswegen ist es nicht verwirrend. Also solange man sich an die Verkehrssituation gewöhnt hat. Aber was verwirrend ist, ist, dass der Schalthebel auf der anderen Seite ist. Und wenn du dann versuchst zu schalten, dann bockelst du mit deinem Arm. Wenn du mit deinem Arm auswischst, da ist ja dann die Türe. Und bockelst du dann so dagegen und haust dir einen Ellenbogen an oder sowas. Das ist vercheckt. Aber hier vercheckt das für den Kopf. Das stimmt schon. Ja, verrückt. Ja, Engländer halt, oder? Ja, ist gar nicht so viel Zeit vergangen zwischen der großen Luke-Folge plus 0 und der großen nicht so großen Luke-Folge plus 1. Und ich habe aus Wochenende nicht wirklich nutzen können, weil ich mit Migräne auf dem Sofa lag und ein YouTube-Video nach dem anderen geguckt habe. Wieso hattest du Migräne, Patrick? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Hä? Aber am Freitag waren wir doch noch zusammen, oder? Da hatte ich auch schon richtig eklige Kopfschmerzen. Oh, okay. Aber das ist ein Vorteil, wenn man dann in so einer Gruppe ist und quasi Spaß hat, dann kann man also da hat es quasi erst so angefangen, deswegen konnten wir es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausblenden. Und am nächsten, da wusste ich auch noch nicht, dass es Migräne ist. Am nächsten Tag habe ich einfach gedacht, ich habe einen Kater. Habe dann halt angefangen, habe sogar die Reifen gewechselt und da ging es dann richtig los. Danach war ich dann fix und fertig, deswegen konnte ich an allen danach geplanten Veranstaltungen nicht teilnehmen. Und ja, habe YouTube-Videos geguckt. Immer vom Gleichen. Da will ich ein kleines Shoutout an der Raketen-Jansel geben. Das ist eine, der wurde mir einfach so mal in diese Vorschlagsbox gespült. Irgendein Typ mit einer riesengroßen PlayStation-Spielesammlung, also vor allem PlayStation-Spielesammlung. Und er gibt sich immer größte Mühe, die irgendwie nach bestimmten Kategorien zusammenzustellen. Auch manchmal besonders schlechte Spiele, was besonders unterhaltsam ist, weil er dann so ein bisschen erklärt, was bei dem Spiel passiert. Und da bei den schlechten Spielen passt halt weder Story noch Grafik noch irgendwie Gameplay, passt halt gar nichts zusammen und ist dann ziemlich unterhaltsam, da dabei zuzugucken. Und generell, dadurch, dass er eine riesen Sammlung und alles mal irgendwie gespielt hat, hat er viel zu erzählen und oftmals ist es auch ziemlich witzig. Und manche Videos gehen auch, glaube ich, der erklärt, was er sich alles für neue Games einfach gekauft hat. Und wie welcher Entwickler da beteiligt war, was der noch so gemacht hat, dass man sich so grob vorstellen kann, was er gut und schlecht findet. Manche von den Videos gehen einfach eine Stunde. Und wenn man so mit halbem Kopf und ein bisschen anbahnender Migräne dann da dran liegt, und dann kann man bei so langen Videos auch immer ganz gut einschlafen. Das war dann relativ angenehm. Boah, Alter, eine Stunde irgendwelchen Let's Playern zuzuschauen. Nee, der hat er nicht mal gespielt. Ah, okay. Der erklärt eigentlich nur über die Spiele, zeigt ziemlich aufwendig viele Spielszenen zusammengeschnitten und so, sagt, was da gut ist und schlecht ist und so. Und man hat dann, obwohl man das Spiel da vielleicht zum ersten Mal sieht, eine grobe Vorstellung, was da abgeht. Oder vielleicht hat man die meisten schon gesehen. Viele Sachen sind dann noch nicht so unbekannt. Ja, war gut. Kleine Shoutout an der Stelle. Der hat mich echt durchs Wochenende gecarried. Ich wüsste nicht, ich wäre, glaube ich, durchgedreht sonst. War echt schlimm. Ja, ich hätte gedacht, du hättest einen Kader einfach nur. Habe ich auch gedacht. Ja. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich das auch gedacht. Mhm. Aber dann hat keine Ivo, nix, irgendwas geholfen. Deswegen war eigentlich die Zeit jetzt gefühlt noch kürzer, weil dann die Arbeitstage, die dann am Montag wieder losgingen, auch wieder länger waren. Naja, aber ich habe am Montagabend erfolgreich das geschafft, auf meinem Laptop ein mir sehr wohlbekanntes, ich würde sogar behaupten, das ist mein Lieblingsspiel of all time, zum Laufen zu bringen. Über irgendeinem Emulator, habe es einfach mal probiert, habe durch Zufall gelesen, dass das neue MacBook, die neuen Silicon-Prozessoren von Apple das sehr gut machen können. habe es einfach mal gestartet und war in dem Moment sogar richtig überrascht, dass auf einmal dieses EA Challenge Everything losging. Und da habe ich mich so gefreut und dann geht es direkt los mit Get Low von Lil Jon und Eastside Boys und dann war ich drin, da war ich gehuckt. Was ist dann dein Lieblingsspiel? Du hast gerade gar nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt, nee. Aber du konntest auch nicht erraten mit den kleinen Hints. Ich hab was im Kopf, aber ich glaube, ich bin richtig, richtig falsch. Was hast du im Kopf? Ich habe im Kopf, ist Need for Speed in meinem Kopf. Ja, ist richtig. Ja, aber ich weiß nicht welches. Der beste Teil of all time. Undercover 2. Nee, Underground. Ah, okay. Der allererste Underground-Teil. Ja, okay. Ich habe Underground 2 damals gespielt, glaube ich. Oder hieß es so, keine Ahnung, auf der Gamecube. Ja, ich glaube, wenn du viele Leute fragst, sagen viele, dass sie das besser finden. Aber für mich war der erste Teil irgendwie prägender. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich fand die Musik besser, ich fand die Strecken besser, ich fand die Autos besser. Das Tuning war bei Underground 2 besser, aber jetzt ist laut. Jetzt zerfetzen sie richtig die Wände. Also wenn man es jetzt nicht hört, was flexen die da? Vielleicht ist es auch eine Steinsäge, weil ich habe vorhin mal reingespechtet und die machen Fliesen. Ja, es war, der ganze Balkon war komplett voller Staub und Fabi hat den erst am Wochenende geputzt. Ich glaube, die Arbeit hätte sie sich sparen können. Wenn die unten wieder die Balkons über die Fenster offen haben, dann ist gleich alles wieder eingestaubt und dann sieht es aus wie auf der Baustelle halt. Ja, ist halt einfach so. Hier ist eh richtige Baustelle gerade. Ja, kannst nichts machen. Kann man nichts machen. Wenn die Leute bauen, dann ist es halt so. Genau, ja. das war alles, was ich eigentlich erlebt habe. Wow, du hast Underground gespielt auf deinem neuen Mac. Ja, okay. Aber ist geil. Okay. Einfach dann, ich habe extra, wo ich die PlayStation 4 verkauft habe, den alten Controller behalten. Ich habe gewusst, mit dem kann ich noch irgendwas machen. Den kannst du einfach per Bluetooth verbinden. Dann das MacBook per HDMI dran. Ohne Strom, ohne nix. Hält, glaube ich, 4-5 Stunden oder sowas. Kannst zocken. Reicht völlig. Ja, richtig gut. Mega gut. Ja, so ein PlayStation-Controller ist halt vielseitig. Vielseitig. Selbst wenn man nicht an der PlayStation verwendet. Ja, auf jeden Fall. Werf die nicht weg, die Dinger. Außer sie sind hey. Das passiert halt öfters mal. Oder? Passiert mir auch, ja. Zumindest. Ja, gut. Eins habe ich noch, was so allgemein ist. Und zwar habe ich jetzt richtig aktiv begonnen, Lotto zu spielen. Oh, bist du alt genug dafür? Ja, ich bin alt genug dafür, ja. Okay. Aber ich spiele auf einer Online-Seite und da die spielt dir per Mail immer mal wieder so Angebote rein und ich bin richtig, ja, 10 Freispiele dafür, gratis dazu, safe. Und ich lasse mich so einfach ködern und ich finde es jedes Mal gut, wenn irgendeine Mail kommt mit kaufe das und bekomme das gratis, ja. Das ist richtig einfach. Aber es läuft dann ab wie ganz normales, wenn du normalerweise, also wie ich Lotto kenne, ist, dass du ins Lotto-Lädle deines Vertrauens gehst, da kriegst du einen Zettel, kreuz irgendwas an, also Zahlen von 1 bis 49. 49 und dann musst du noch eine Zahl wählen, die geht aber nicht bis 49. Gell? Genau. Die geht nur bis 10. 9. Bis 9. Und dann kannst du aber auf einem Schein auch mehrmals das ausfüllen. Also quasi kannst du sagen, ich tue 6 von den Feldern ausfüllen. Dann habe ich 6-mal einzeln die Chance, die zu treffen. Und dann gebe ich das ab und kriege quasi das als Beleg, was ich getippt habe. Und wenn ich dann die Zahlen treffen würde, die werden dann immer irgendwann samstags oder sowas. Ja, je nach Lotto-Spiel, okay, halt, ja. Okay. Ja, es gibt online gibt's verschiedene Spiele, also verschiedene Jackpots, die du holen kannst, oder verschiedene Anbieter, und dann kaufst du dir quasi einen Schein, wo aber blöderweise manchmal, nicht immer, die Zahlen für dich schon ausgewählt sind. Du kaufst quasi einfach nur Zahlen. Okay. Und wenn die halt kommen, dann kommen sie halt. Und du hast dann nur diesen Beleg, was du gesprochen hast, digital auf dem Handy. Aha. Und dann steht da Ausziehung am 29. April um 17.30 Uhr. Aber das bleibt samstags oder sind es dann irgendwie... Das ist unterschiedlich, je nach Lotto halt. Du kannst verschiedene Lotto-Arten spielen, genau. Euro-Millions, Euro-Jackpot, wie auch immer. Aber die Idee ist schon, dass quasi alle, die da teilnehmen, dass das Geld, was die eingezahlt haben, zum größten Teil in diesen Pott reinfließt, den man dann gewinnen kann. Ja, richtig. Es kommt, das Geld, das da drin ist, kommt nur von Leuten, die das spielen. Ja, es gibt nur ein Problem. Ich bin noch nicht so ganz fit und ich spiele halt das Spiel und dann spiele ich mal das und ich schalle eigentlich gar nichts. Aber da kann ich ja auch nichts viel falsch machen oder viel richtig machen. Weil du kaufst ja eh nur diesen einen Schein. Ja, vor allem, wenn du nicht mal die Zahlen raussuchst, sondern sagst, ja, ich will das jetzt spielen. Ja. Hey, aber ich bin im Plus. Du bist im Plus? Mhm. Oha, weil ich was war der größte Gewinn? Hast du mehrmals schon gewonnen? Nee, ich habe jetzt dreimal richtiges Lotto gespielt und habe dafür so dulli Rubbellose bekommen. Und in den Rubbellosen lief es halt und dann habe ich ein paar Euro gut gemacht. Aber du hättest das Geld auch so holen können oder war die Bedingung, dass das, was du da erwirtschaftet hast, direkt wieder in Rubbellose investiert wird? Oder was ist deine Idee? Also ich habe zum Beispiel, ich habe ein Lottospiel gekauft für 5 Euro und habe dafür dann 30 Rubbellose bekommen aufs Haus. Aber du konntest sie gar nicht aussuchen, ob du die bekommst oder nicht. Ja, das war halt mein... Das war so ein Deal von der Mail. Das war halt so ein Bonus, ja. Okay. Ja, ja, und da bin ich, habe ich gedacht, ja, das machst halt mal. Ja. Wie wenn sie dir bewusst, weil sie merken, das ist ein Anfänger, da ist bewusst ein so ein Rubbellos dabei gewesen, das dich bei Laune hält. Ja, war's auch. Das war genau richtig zum Ködern. Ich bin halt der perfekte Fisch dafür. Aber es ist gut. Es ist nett. Es ist kein Geld, was da weggeht. Ich habe vielleicht maximal 10 Euro bisher investiert. Okay. Und habe, was war in den Rubbellosen, glaube ich, 12, 13 Euro rausgeholt und deshalb alles wieder reinvestiert. Am Wochenende, also gerade am Freitag haben wir uns doch erst über Finanzen unterhalten und wir haben dir irgendwas erklärt von unseren ETFs, wie das funktioniert und du hast gesagt, das klingt wie ein Schneeballsystem, ihr seid alle verrückt und das, was für dich greifbar ist, ist halt Lotto, deswegen wird das Geld da reingebuttert. Ja. Das sind Zahlen, die müssen kommen und dann kriegt man Geld, ganz das, einfach. Ja, das ist auch greifbar, das ist schon okay so. Ich war einmal ein Paket abgeben. Beim Kaufland ist innen drin ja auch so ein, eigentlich auch ein Lotto-Lädle. Es gibt so Lädle, die haben meistens eine Post, Zeitschriften, Tabak und Lotto. Das ist so die gängige Kombination. Wenn da eins fehlt, ist ein bisschen suspekt. Und da war ich in der Mittagspause dran, weil ich dachte, dann hole ich mir eh was zum Essen. Und da sind so viele Leute vor mir gewesen, die alle nur wegen irgendwelchen Lotto-Geschichten und Rubbellos-Sachen da sind und dann war ich auch schon direkt irritiert, weil ich erwarten musste, konnte ich mich ein bisschen umschauen. Und dann habe ich auch gesehen, dass dann solche Zähler sind, solche Digitalanzeigen, von wegen in dem Checkpot ist das und dem Checkpot ist das. Dann habe ich mich auch schon gewundert, wieso gibt es zwei verschiedene Checkpots, was ist da los? Ich habe gedacht, Lotto ist Lotto, aber ja, scheinbar nicht. Und einer an der Kasse hat auch so sich so Rubbellose geholt und da gibt es ja auch 1000 verschiedene zur Auswahl. Ja, da muss ich das so sagen. Was hat er? Ich glaube, irgendwas Las Vegas oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber wie gierig die Leute sind, die dann, wenn du es dann am Handy spielst, kriegt da niemand mit, wie hart dich irgendwann mal vielleicht in eine Sucht reintreibt, vielleicht auch nicht. Aber die Leute, die da dann ihr erspartes Geld rein, man weiß ja nicht, wie gut die finanziell dastehen, aber das war schon so ein bisschen. Zwanghaft hat es gewirkt bei der Person, die ich da beobachtet habe. Es hat mich schon ein bisschen, also sagst halt rechtzeitig Bescheid, wenn du da Hilfe brauchst, was das angeht. Ja, sobald ich minus 50 Euro gemacht habe, sage ich Bescheid. Okay. Aber vielleicht, wer weiß. Doppelt oder nichts. Doppelt oder nichts. Wie bei den Spielautomaten, wenn da jemanden zuguckst. War immer so auf Klassenfahrten das Ding, dass sich jemand bei so einer wenn es bei so einem Rasthof irgendwie so ein Novoline-Ding hatte, dann hat er immer hochgespielt und dann die halbe Klasse steht dahinter und sagt so, ja, geh raus. Also, nee, ich mach weiter. Und dann zum Schluss 0, okay. Und dann alle gehen so ganz enttäuscht. Ja. Alle hätten sich in dem Moment auch gefreut, wenn er einfach was gewonnen hätte. Obwohl er es gewonnen hat, hätten sich alle für ihn gefreut, aber er macht halt weiter, weil er greedy ist und dann Die Automatenphase hatte ich auch mal. Oh je. Yeah. Das bockt sich aber richtig. Also wenn du die ganze Zeit dran spielen kannst und dann kriegst du hier mal wieder was und du, auch wenn du nur 10 Euro da verlierst oder so und du bist dann halt eine Stunde da dran, das wäre ja schon richtig viel oder richtig geil. Und dann bockt sich's auch, das ist egal, ob dann 10 Euro weg sind. Aber wo ich damals im Adenauers war, in Backnang, kennst du die Bar? Adenauers. Das ist beim Adenauerplatz. Ja. Wo ist da eine Bar? Ja, habe ich mich auch gefragt. Okay. Ich weiß, wo der Platz ist. Ja, das war nach dem Basen. Okay. Und da sind wir dahin und auf den Absacker und dann habe ich mir da meine Getränke erspielt und das ich bin dann mit Plus quasi rausgegangen. Zwar okay. Nicht vom Vasen, aber aus der Bar. Das ist cool. So, das war gut. Ja, ich finde es halt komisch bei den Automaten, da gibt es ja irgendwie so einen Modus, den du einstellen kannst, dass der komplett automatisch spielt, dass der einfach immer weitermacht. Ja. Und dann denke ich so, ja, weiß ich nicht, du übergibst das so dem Dinger und eigentlich ist ja das Coole dran, dass du so siehst, da wird eine Zahl größer oder dieses Gespannte drauf warten, aber wenn du dich quasi dann wegdrehst zur Bar hin, trinkst dein Getränk und guckst nach 5 Minuten wieder, ob es mehr oder weniger geworden ist, dann macht gar keinen Sinn, dann, ja. Kann das Geld halt eigentlich auch verbrennen oder keine Ahnung. Dann hast du ja nicht wirklich Spaß da dabei, weil dann zum Schluss hast du wenigstens den Spaß, wenn du alles verlierst. Aber wenn das so autark läuft und irgendwas sich dreht und Zahlen sich verändern, dann ist irgendwie. Ja. Weiß also, ich es macht schon ein bisschen Spaß, in so einem Automat rumzuspielen. Ich habe es nie gemacht, ich traue mich das nicht. Okay. Ich traue mich das nicht. Ja, es ist auch komplexer, als man denkt. Obwohl es so komische Symbole sind von irgendwelchen Pharaonen oder sowas. Aber die sind doch auch alle die gleichen. Es ist nur so eine andere Optik, oder? Ja, die Spiele gibt auch viele dieselben Spiele auf den unterschiedlichen Automaten. Ja. Wo genau gleich funktionieren, aber ein bisschen anders aussehen. Ja, genau. Aber Okay. Das bekannteste, glaube ich, ist Book of Ra. Book of Ra. Und wenn du 3 Bücher hast, hast du Freispiele und dann kannst du nur gewinnen. Und dann wird noch dein Symbol ausgewählt. Was kommen muss, dass du Geld kriegst bei den Freispielen. Wenn du dann noch ein gutes Symbol hast, wie der Pharao oder sowas, dann ist richtig gut. Okay. Ja. Und dann könnte es theoretisch auch sein, du kriegst so viel Geld daraus, dass der Automat es ja gar nicht hat, oder? Mm-mm. Oder fliegen dann lauter 2 Euro Münzen raus? Ich glaube, die sind so programmiert, dass die nie mehr anzeigen können, als sie drin haben. Ich glaube, Okay. Die wissen, wie viel Geld sie drin haben. Da habe ich aber echt zu wenig gespielt. Ich habe gedacht, da könntest du dann quasi zum Besitzer gehen, zum Barkeeper oder zu irgendjemandem, dem da halt Laden gehört und der zahlt es dir dann aus. Keine Ahnung. Ich habe nicht oft gespielt. Wohl noch nie vorgekommen. Ja, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Vielleicht weiß ja die Community Bescheid, wie das abläuft, weil das würde ich mich schon irgendwie ein bisschen interessieren, wie das dann, was passiert, wenn man mehr gewinnt als der Automat. Ja, vielleicht in so Spielhallen, aber... Da kommen so Tickets raus, die werden rausgedruckt. Mhm. Und es ist nur in Amerika so. Ja, wahrscheinlich, aber wir können ja mal in die Spielhalle gehen, in Weissach, da hat doch einer aufgemacht. Neu? Ja, neben dem Türenholb, weißt du, neben der Getränkegalaxie. Okay. Also auf der anderen Seite vom Kreisel. Ja, da wo jetzt davor so ein Popcorn-Ding ist oder so ein Crepe stand. Nee, weiter rechts. Also weiter der Berg runter. Okay. Aber nur 3 Häuser oder so. Okay. Ja, machen wir mal eine große Jugendarbeit-Ausflug. Ich war, wo ich auf Montage in Litauen war in dem Hotel verbunden, also man konnte neben Aufzug war einfach der Eingang zu so einem Casino, aber man konnte auch von außerhalb in das Casino rein. Und dann haben wir auch an einem Abend, ich glaube es war der vorletzte Abend von der Montage, haben wir auch überlegt, ob wir da hingehen und einer hat gesagt, ja, jetzt komm, spiel mal halt mit einem Zehner und so. Und dann war aber der riesen Struggle, weil wir halt alle angetrunken waren, bis da jeder registriert ist, muss ja jeder mit einem Ausweis irgendwie angeben, wer er ist und wie alt er ist. Und dann mussten wir, glaube ich, auch seine Kreditkarte abgeben, das war ein bisschen komisch. Aber haben sie gesagt, auch nur zur Verifizierung. Da habe ich mir auch schon gedacht, ja, das ist ein bisschen komisch. Und dann, was war dann noch? Nee, dann war eigentlich nichts mehr. Aber weil wir halt irgendwie zu fünft waren und niemand genau wusste, wer jetzt spielt oder wer nicht. Und ich glaube, selbst wenn man nur zugucken wollte, musste man das machen, sonst hätten wir wieder gehen müssen. Aber eigentlich hatten wir schon vor, da irgendwas zu spielen, also vor allem irgendwie Roulette oder sowas. Und dann waren wir auch an dem Tisch gestanden und an dem Abend war es irgendwie relativ voll. Sonst haben wir immer so reingespickelt, hat man so ein bisschen gesehen, saßen ein paar Leute hin. Hat man auch immer gesehen, dass Leute rauslaufen zum Bankautomat und wieder reinlaufen. Da weiß ich auch, was da drin abgeht. Und dann waren wir auch an dem Tisch gestanden und da waren so viele Leute, die brutal hektisch irgendwie zwischen diesen Drehrunden irgendwelche Chips überall hingesetzt haben und so und richtig eskaliert sind. Und einer hat kurz bevor es losging noch so ein 20er irgendwann, also quasi gar nicht richtige Chips, die er sich eintauscht hat, sondern so hingeworfen, scheinbar geht das auch, keine Ahnung. Und dann gab es richtig Stress, weil er dann richtig lag, aber ja eigentlich, der sagt ja dann jetzt, nichts geht mehr. Ja. Und hat er trotzdem noch seinen Zwanni dahin geworfen und hat er voll rumgestresst und so. Und dann war schon direkt der Türsteher da gestanden und so. Und da habe ich gedacht, ah, das ist mir jetzt alles zu stressig, weil ich würde so 10 sind, auf irgendwas setzen und dann abwarten und dann genau überlegen, was jetzt passiert. Und dann erst, wenn ich ein gutes Gefühl habe, so mehr setzen und die Leute da zack, zack, zack. Und haben sich, manche haben sich sogar umgedreht, weil dahinter nochmal ein Roulette-Tisch war und haben quasi auf zwei Tischen gleichzeitig gespielt. Denke ich mir, oh ja, keine Ahnung, ey. Das hat, die Leute da haben mich gestresst, nicht das Spiel an sich, sondern die Leute, die da mitgespielt haben. Und dann Hammer, ich habe nicht gespielt. Okay, wow. Ich bin dann gegangen, es war mir zu stressig. Ah, da hätte ich Bock drauf. Muss ich mal machen, ja. Aber war krass, also so optisch von der Aufmachung so sah es schon nach was einigermaßen Noblen aus. Okay. Von dem her hätte es wahrscheinlich schon gepasst, aber an dem Abend irgendwie nicht. Ja, ich bin halt ein kleiner Zocker. Ich habe ja, daran ich halt merk's. Spaß, ja. Ja, zocken macht halt Bock. So Glücksspiel und so ein Bums. Ich zock lieber Need for Speed Underground. Okay. Das reicht mir. Alles klar, hätten wir den Kreis auch geschlossen. Ja. Starten wir was Neues. Genau. Wir haben uns überlegt, wir sind ein bisschen verwirrt mit dem Datum, weil wir selber nicht mehr wissen, wie die Regel ist von der großen Musikkategorie. Trotzdem haben wir uns jetzt entschieden, ein Album zu bestimmen. Deswegen würde ich erstmal sagen, Jingle ab. Genau, theoretisch habe ich im Kopf, wir machen so, dass das Album, das rauskommt, quasi am ersten Freitag vom Monat rauskommen soll. Jetzt ist aber der Freitag, der 29. April, also eigentlich noch jetzt im jetzigen Monat drin. Wir haben uns einfach von beiden Wochen die Alben durchgelesen und es hat so gut wie nichts was gesagt, ab und zu irgendwas. Wir haben kurz reingehört, aber überzeugt hat uns nichts, was ja eigentlich egal ist. Wir könnten uns auch mal wieder irgendwas Schlechtes oder was richtig Schlechtes anhören, wäre ich auch mal wieder dabei. Deswegen hat man die glorreiche Idee, einfach wieder einen Zufallsgenerator. Ja, wir haben jetzt, wie viele Alben sind es denn? Ich zähle ungefähr so 17, 18 werden es schon sein. Das sind sehr, sehr viele. Ja, und die sind jetzt, werden jetzt alle in so einem ominösen Zufallsgenerator reingepackt, wo dein MacBook kurz vorher gesagt hat, dieser Seite würde ich nicht vertrauen. Not secure steht dran. Ja, die hat auch keine Grafiken, kein nix, einfach ein Textfeld. Steht dran, man kann in jede Zeile irgendwas eingeben. Wir haben es ausprobiert. Ob es funktioniert. Vielleicht kann man kurz erwähnen, was man eventuell kennen könnte, was rauskommt. Ja. Also einmal Block Party kennt man, ist eins von den Lieder, wo man vielleicht eher von Crow kennt, auf einer seiner ersten Mixtapes. Dann ist Rammstein dabei, das Album Zeit. Und dann wird es auch schon, wir haben in Toro Imoi reingeguckt, der hat ein verchecktes Musikvideo gehabt, war aber okay. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass Ruixop, ich glaube so ein bisschen chillige Elektromusik, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass man das vielleicht auch kennen könnte, aber der Rest, keine Ahnung, sagt dir da irgendwas? Hast du einen internen Favorit, war jetzt meine Frage, aber... Nee, eigentlich gar nicht. Ich nehme, was kommt. Ja, weil ich bin für Mia, was ist der? Mia... Ich kann es nicht lesen von der Seite. Wo ist Mia? Ganz das ist unten. Mia Morgenfleisch. Mia Morgenfleisch, weil Fleisch ist einfach ein gutes Album. Und ich würde auch gerne das Albumcover sehen. Okay, okay. Jede Wette, es ist einfach ein rohes Steak mit so einem Knochen drin in der Mitte. Okay. Ja. Nee. Es ist einfach, ich glaube, eine Frau in einem Kleid vor einer Kuh. Okay. Ja. Falsch. Aber es gibt, glaube ich, noch Karten. Guck mal, 23 Euro. Mhm. In den Warenkorb. Gehen wir hin. Hannover. Da geht aber nichts. Die ist nur in Hannover. Ja, okay. Interessant. Also dann würde ich mal sagen, Random Chooser ab. Feuer frei. Uns ist leider nicht Mia Morgen mit Fleisch, sondern es ist, du kannst nicht lesen, nee. Ich sag's dir, es ist Girlpool Forgiveness. Verdammt. Also dann checkt am besten direkt in der Insta-Story, wenn sie dann kommt. Wie das Album heißt, wird wahrscheinlich direkt verlinkt sein. Ist es ein richtiges Album, schau, oder? Hat mehr als 3 Lieder, ja. Ja, hat 12 Lieder. Sieht gut aus. Sieht komisch aus, aber zum Cover erst nächste Woche. Zum Cover erst nächste Woche. Ich meine, wenn ihr es euch wirklich anhört, dann seht ihr es ja direkt. Aber das ist auf jeden Fall das Lied für die nächste Woche. Hört es euch an. Ich bin gespannt, was kommt. Ist 14,99 Euro viel oder wenig für ein Album? Ich glaube, ist normal. Okay. Vielleicht für ein... Nee, für eigentlich unterscheidet man da nicht zwischen bekannt und nicht bekannt. Das wäre unfair, weil... Das ist so oder so. Der Aufwand, ein Album zu machen, ist für alle Leute relativ gleich so. Ja, je nachdem, wie viel Aufwand du halt betreiben willst, aber ja, am Ende die CD ist dann gleich viel wert. Die ist gleich viel wert, ja. Sehr gut. Hatten wir bei der Vorrunde zum, also beim Vortermin zur Musikkategorie das zweimal zum Abschließen oder nicht? Immer. Das Jingle. Ja, Musikkategorien waren doch immer zweimal zum Abschließen, so war der Plan. Also Musikkategorie Jingle ab. Wie glaubst du, lief das damals ab im Mittelalter, als Leute sich überlegt haben, sie sind Ärzte? Boah, das ist... Wie überzeugen die Menschen, dass sie sagen, ja, ich kann dir mit deinem Gebrechen helfen? Weil unter Umständen haben ja sogar die Ärzte dann die Menschen umgebracht und nicht eigentlich die Krankheit. Die Krankheit wahrscheinlich früher oder später auch. Aber ich denke, viele Ärzte haben im Mittelalter viele Menschen umgebracht, weil wenn du halt kurz mal jemanden so einen halb abgefaulten Arm absägst, stirbt er halt vielleicht auch weg. Ja, weil vor allem die Säge auch nicht clean ist. Gar nichts nee. Ist da clean. Boah, wie haben sich Ärzte im Mittelalter einen Ruf gemacht? Wenn sie einmal so einen Ruf haben, dann läuft's ja eigentlich, oder? Dann verbreitet sich das so. Ja, geh halt rum in Praxis. In Praxis, ins Wartezimmer. Ja, wie hieß das früher? Jetzt ist es eine Praxis oder so? Oder wie hieß es früher? Die Arztputze. Die Arztputze, okay, von mir aus. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hatten die so eine Quote, so eine Erfolgs- und Scheiterquote. Und wenn die zu hoch ist, mussten sie halt... Oder sind sie freiwillig wahrscheinlich gegangen? Oder wurden einfach gehängt? Oder die Leute haben sich einfach nur so ein Schild gebastelt aus Holz, wo einfach drauf stand, das und das kann ich heilen, kommt vorbei. Und dann kam halt immer jemand vorbei und dann ist er entweder gestorben oder nicht. Und wenn nicht, dann war es gut. So muss das abgelaufen sein. Wahre Story. Kam mir vor kurzem die Vorstellung, was da eigentlich passiert sein muss. Weil... Keine Ahnung. Wie machen sich jetzt Ärzte? Die sind halt Doktor und machen eine Praxis auf, oder? Oder arbeiten in irgendeiner Praxis? Ich glaube heutzutage so. Auch gar nicht so viel anders. Natürlich sterben nicht so viele Menschen, aber ich glaube, also ich habe jetzt auch schon von vielen Bekannten und Kollegen gehört, dass die mit ihren Ärzten unzufrieden sind und was sie zum Teil für Geschichten erzählt haben. Also scheißegal, ob es allgemeinmedizinisch oder Zahnarzt oder sowas, was sich da manchmal irgendwelche Ärzte leisten, ist schon irgendwie krass. Ich glaube mal, man muss auch heutzutage echt froh sein, wenn man erstens nicht braucht, muss man froh sein. Und wenn man braucht und der dann kompetent ist und einem wirklich helfen kann, ja, das ist schon viel wert. Ich glaube, ich hatte da immer Glück in meinem Leben. Sehr mit gut. meinen Ärzten. Ja. Ich war auch nicht viel krank oder schlimm krank mal. Das ist ein großer Vorteil. Ja. Ich habe auch zum Beispiel nie Migräne, weil wir es davor hatten. Ich habe auch bestimmt seit 5 Jahren keinen Kopfweh mehr gehabt von nicht-alkoholischen Getränken oder so. Von nicht-alkoholischen Getränken hat keinen Kopfweh. Also wenn ich nett gesoffen habe, Kopfweh zu haben. Also selten. Nicht also direkt auf was bezogen oder zu wenig getrunken oder den ganzen Tag Fernseher geschaut, dann ist ja logisch, dass davon man kriegt man auch Kopfweh. Was, zu wenig getrunken? Nee, zu viel Fernsehen geschaut. Ja, wenn man den ganzen Tag nur rumgammelt und so, dann drückt einem schon der Kopf. Okay, ja, das kann sein. Also frische Luft und sowas. Ich glaube, ja. Bewegung ist auf jeden Fall förderlich. Generell wichtig, ja. Ja, es ist, manchmal denke ich so, ja, es ist schon scheiße, dass mich das manchmal echt so krass plagt, aber dann kriegst du ab und zu mit, was andere Leute plagt und dann bin ich doch wieder froh, dass ich nur, in Anführungszeichen, nur Kopfweh habe. Aber wo wir gerade beim Thema Doktor sind, das passt nämlich komischerweise perfekt für meine Empfehlung. Ganz komisch, war bist knapp dran vorbeigeschrammt. Echt? Ja, du hast nur gesagt, du hast eine Empfehlung. Ja, also. Stimmt, wir hatten es nicht davon. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Ja, und zwar will ich mal ein Medium empfehlen, das wir, glaube ich, noch nicht empfohlen haben. Und zwar einfach mal einen Podcast empfehlen. Oh. Ja, und zwar nicht nur, also nicht nur den Podcast-Herausgeber oder den Podcast an sich, sondern eine spezifische Folge zum Thema Doktor. Da bin ich knapp dran vorbeigestrammt, Mittelalter war ein bisschen früher, aber die Folge handelt von einem Doktor, der, ich sag's jetzt mal ganz, das ist, die Folge heißt der Ziegenhoden-Doktor. Und der Ziegenhoden-Doktor war Anfang vom 20. Jahrhundert unterwegs und hat Menschen Ziegenhoden implantiert. So, okay. Und davon handelt die Folge. Und zwar ist das ein Podcast, der heißt Weird Crimes und ist von Studio Bummens unterstützt. Kennt man vielleicht von den ein oder anderen Podcasts. Sagt mir gar nichts. Studio Bummens machen zum Beispiel auch Baywatch Berlin oder einfach mal Luppen von Toni Kroos und Felix Kroos. Okay, also quasi dieses... Die Produktionsfirma dahinter, genau. Aber die Leute, die da drin sind, kennt man da jemanden? Das sind Ines Agnoli und Vis-a-vis. Vielleicht die sagen mir was. Hatte die nicht so einen Sex-Podcast? Ja, so? Die eine hatte einen Sex-Podcast, aber den habe ich nicht gehört. Ich auch nicht. Nein, okay. Also ich wusste es nicht. Ja, genau. Der Podcast heißt Weird Crimes und da geht es um die mysteriösesten und komischsten Kriminalfälle. Und die bereiten die immer auf. Oder eine bereitet sie auf und erzählt sie der anderen. Und das ist eigentlich immer sehr gut anzuhören, gerade so, wenn man so Storys mag und so Unterhaltung braucht, wenn man gerade irgendwas macht. Oder sich generell von so älteren Geschichten, so alt sind sie meistens nicht, auch von sowas catchen lässt. Bist du ein True Crime Podcast-Tipp? True Crime habe ich eine Zeit lang sogar richtig, richtig gesucht, das ist auch übertrieben, aber quasi so. Da, wo es mir gerade David hat es mir, glaube ich, empfohlen gehabt, davor bin ich, glaube ich, selber nicht auf die Idee gekommen, das zu hören und hat mir halt direkt, glaube ich, zwei verschiedene empfohlen. Da habe ich mich da ein bisschen reingehört. Da war es immer direkt wichtig, dass die Leute vom Podcast eine angenehme Stimme haben. Das ist schon die halbe Miete bei mir. Der Inhalt muss dann natürlich auch noch stimmen, aber ich höre manchmal Leuten zu, die nicht so brutal was Interessantes zu erzählen haben, einfach weil sie eine angenehme Stimme haben und ich dann ein bisschen abgelenkt bin oder halt unterhalten werde. Reicht schon völlig. Und da war True Crime auch eine gute Folge, in der ich eingestiegen bin. Da kamen dann auch danach ein paar, wo nicht so interessant waren, weil man da ein bisschen mehr am Ball bleiben muss, wie bei so einem Casual Talk, so wie wir das jetzt machen, so ein bisschen... Ein bisschen rumschlabbern. Ja, so, ja, gar, so nicht, eigentlich. Gar nicht unbedingt viel Wissen drumherum, sondern auch nicht brutal informativ, sondern einfach so mir nichts, dir nichts, Gespräche irgendwie, den kann man meistens leichter folgen wie bei einem True Crime, wo dann halt alles so Schritt für Schritt aufgedeckt und erläutert und die verschiedenen, weiß nicht, also ich habe den von Welt ist der, glaube ich, einer bekanntesten der True Crime Zeitverbrechen. Zeitverbrechen. Von Welt ist Zeitverbrechen. genau, den habe ich eigentlich hauptsächlich gehört. Der hat mir gut gefallen. Also ich glaube, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Weird Crimes ein richtig guter Podcast ist, ja, obwohl ich ihn nie gehört habe. Ich weiß nicht, wie die anderen True Crime Podcasts so sind, aber da geht es halt wirklich um so strange Fälle und ganz komisch manchmal. Und vielleicht das sogar mag interessanter. Ich halt, ja, ich glaube, viel interessanter oder besser zuzuhören. Jetzt checke ich auf jeden Fall genau. Folge 19, der Ziegenhoden-Doktor. Verlinke ich uns das. Fahrzeug rein. Sehr gut. Gut. Dann ist das auch abgehakt. Ja, wir haben uns überlegt gehabt, noch ein paar TikToks zu ballern. Sollen wir die einfach als kleines Bonus mitgeben oder sollen wir die noch hier groß aufbereiten? Ja, die gibt man sicherlich als Bonus mit, aber groß aufbereiten muss man es, glaube ich, nicht. Muss man es nicht. Ja. Aber jetzt haben wir halt einen Jingle. Ja, jetzt haben wir schon einen Jingle. Ja, dann kriegt er den halt auch noch, wa? Das muss ich TikTok aufmachen, um meinen TikTok zu beschreiben, ohne dass ein Ton abfährt. Oh ja, sehr, das ist gut. Schwierig. Ja. Ich habe auch schon kurz die Luft angehalten, weil ich nicht wusste, was passiert, aber ich war noch in dieser, das geht eigentlich sonst gar nicht, gell? Sonst muss man immer Lautstärke runter machen. Man kann das gar nicht, man ist immer auf der For You-Page, wenn die App davor zu war. Willst du anfangen? Ja, und ganz zwar. Ganz kurz einfach. Ja, und zwar ist bei mir einfach eine Frau mit ganz schlimmen Rückenproblemen. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute das schon gesehen haben. Und zwar steht sie auf und ihr Rücken knackt, weil irgendwas ist schiefgelaufen beim Aufstehen. Und dann knackt es und sie sagt, ah. Und dann dieses ah benutzen andere TikToker, um irgendwelche Musiken dahinter zu legen oder selber was dabei zu singen oder andere Videos, die man kennt, dahinter zu legen, um dieses ah in eine Melodie einzubinden oder einen Text oder einen Sound. Also ein typisches TikTok-Ding, das so zu machen. Ja, genau. Und sehr gut auch, was mir an dem gefallen hat, ich habe es auch bekommen, deswegen haben es bestimmt auch ein paar von euch bekommen, ist ihr Gesichtsausdruck, während sie das macht. Und das ist auch eins von den TikToks, die guckt man sich wirklich öfters an, weil meistens sind die sehr kurz gehalten und das funktioniert einfach gut auch bei mehrmaligem Angucken. Man freut sich auch noch nach dem 10. Mal, würde ich mal behaupten. Ja, was ist dein TikTok? Mein TikTok ist auch, ich sehe gerade, es hat 29 Millionen Aufrufe. Hui. Ist von dem Kanal, den ich davor schon bekommen habe, aber beim Durchgucken ist mir aufgefallen, dass die anderen nicht ganz so stark sind. Und zwar hat es auch wieder mit einem gut bekannten Computerspiel zu tun. Und zwar gibt es ja die bekannte GTA-Reihe, die einen schönen Artwork-Style pflegt. Also gerade auf den Covern sind immer Figuren in so einer Comic-Darstellung so zusammengestellt. Und der Kanal macht eigentlich immer das Gleiche. Der tut irgendwelche Trash-Videos nehmen, wo irgendwas halbwegs Witziges passiert, friert dann aber das Bild an einer bestimmten Stelle ein und zeichnet dann die Charaktere mit irgendwelchen Utensilien zusammen und lässt es aussehen, wie wenn es irgendein Ladebildschirm aus GTA wäre, mit der passenden Musik, was auch sehr wichtig, was auch viel ausmacht bei dem Video. Genau, was genau für ein Utensil dazu kommt, will ich nicht verraten, weil das eigentlich auch nur dann funktioniert, wenn man es nicht gesehen hat. Deswegen seid gespannt, was kommt. Ja, ich fand es persönlich auch richtig gut, wo du es mir das erste Mal gezeigt hast. Deswegen habe ich mich auch für das entschieden, weil ich gedacht habe, wenn du damit was anfangen kannst, können bestimmt noch mehr Leute damit was anfangen. Ja, ich glaube auch, unsere Leute sind so. Wie du. Ja. Sehr gut. Gut, gut. Ja, dann bleibt mir nur noch eine Frage übrig, Patrick. Hast du noch was? Ich habe noch was. Und zwar eine liebenswerte Verabschiedung für all euch Gestrandeten da draußen. Habt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit und seid gespannt, wenn wir wieder am Start sind, hoffentlich nächsten Freitag, hoffentlich wieder ganz genau in einer Woche. Macht's gut und tschüss. Bis dann.